Unser Glück kommt nicht von ganz allein. Ich weiß, wovon ich erzähl. Nichts wird im Leben einem leicht gemacht. Doch schau mich an, jetzt steh ich hier und habe immer an uns geglaubt, habe niemals aufgegeben. Wir haben gelacht, wir haben geschrien und nie vergessen, uns zu lieben. Wir haben immer an uns geglaubt, selbst an unseren schwersten Stunden. Und wenn keiner mehr an dich glaubt, glaub an dich, ich glaub an dich. Zweifel haben mich nie klein gemacht, nicht abgebracht von meinem Ziel. Wenn ich zurückschau, wird mir heute klar, dieser Weg führte mich zu dir. Denn ich hab immer an uns geglaubt, habe niemals aufgegeben. Wir haben gelacht, wir haben geschrien und nie vergessen, uns zu lieben. Wir haben immer an uns geglaubt, selbst an unseren schwersten Stunden. Und wenn keiner mehr an dich glaubt, glaub an dich, ich glaub an dich. Für alle, die noch Träume haben und auf neue Wunder warten, es ist viel näher, als du denkst. Wir haben immer an uns geglaubt, selbst an unseren schwersten Stunden. Und wenn keiner mehr an dich glaubt, glaub an dich, ich glaub an dich.